Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 10 Minuten allein hier im Radio unter uns und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Ihr seid schon mal da, darüber freue ich mich sehr. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die Telefonnummer, ich sag's noch mal schnell, 0800 5678 111. Das ist unsere kostenfreie Nummer hier für euch. Und ihr könnt auch kostenfrei faxen unter 0800 5678 110. Freie Themennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne reden wollt. Christel hat angerufen. Christel ist 50 Jahre alt. Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christel. Ja, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich war im Februar in Florida in Urlaub. Meine Freundin hat mich eingeladen. Sie kommt von Berlin, ist aber nach Florida gezogen, 1992. Wie schön. Und, ja, das ist sehr schön. War ein sehr schöner Urlaub. Mhm. Und in die letzten 5 Tage habe ich einen Mann kennengelernt, sehr zärtlich zuvorkommend, und wir beide haben Schmetterlinge im Bauch bekommen. Ein Amerikaner? Ein Amerikaner, der bis 1992 hier bei der Air Force beschäftigt war. Ach, in Deutschland? In Deutschland, ja. Er hat. Was für ein praktischer Zufall. Das heißt, er sprach auch Deutsch? Ja, er spricht auch, also das kommt jetzt immer besser hervor, weil er ist seit 1992 wieder in Amerika und er hat hier auch eine leitende Stellung in der Botschaft und natürlich nur in Amerika wieder Englisch gesprochen, aber durch mich ist es, also er sagt immer, er spricht nicht gut Deutsch, aber er spricht super. Dieser Mann ist witzig und ich muss auch dazu sagen, jetzt sitzt der arme Mann in Florida und die arme Christel in Berlin. Ja, und oh weia. Und du hast Schmetterlinge im Bauch. Aber seit wann wieder mal? Seit 19, 20 Jahre. Seit 20 Jahren? Ja, also ich hab so ein und, das und ist ja so was, einen Mann nicht gehabt. Das ist ja was ganz, ganz Tolles dann. Ja. Wenn 20 Jahre nicht verliebt war und dann ist man plötzlich wieder verliebt. Ja. Und dann ist der Verliebte, der ist der Geliebte tausende von Kilometern weg. Christel, du musst nach Florida umsiedeln. Ja, mache ich ja auch. Ich habe eine sehr gute Stellung gehabt, sicher, denke ich mal. Ja. Ich will keine Werbung machen, aber Keksfabrik. Und die Beukler oder sowas. Balsen. Balsen. Ja. Auch lecker. Auch sehr lecker, ja. Die sitzen in der Tat in Berlin, wusste ich gar nicht. Ja, die sind da und das ist gleich bei mir hier und um der Ecke in Tempelhof. Ja, und den habe ich aufgegeben, den Job, gekündigt selber. Ja. Ja, und mein Frank hat mich eingeladen. Erstmal für ein Jahr. Echt? Ja. Und ich habe ein Halbjahresvisa bekommen, weil... Mensch, du hast aber Mut. Ich habe sehr Mut. Du hast ja Mut. Wann geht's denn los? Na, halte ich fest, am 8. April. Nein. Ja, ich habe... Am 8. April schon? Und was ist mit deiner Wohnung? Die soll ich behalten. Ja. Und die bezahlt ja auch. Die bezahlt ja auch. Aber ich meine, das ist natürlich eine ganz wahnsinnige Sache, den Job aufzugeben. Ja. Auch so rentenanspruchsmäßig und sowas, ne? Sag mir jetzt nochmal, wie viele Tage du mit ihm überhaupt zusammen warst? 5 Tage. Du bist ja wie ein junges Mädchen. Ja, wir beide. Und das Beste kommt ja noch, Domian. Er ist 20 Jahre älter. Ich dachte, er ist 20 Jahre jünger. Nein, älter. Und das ist so ein Mann. Ich schicke euch ein Bild. Bitte. Das schicke ich euch, ich schreibe aber euch. Von dir bitte auch eins. Ja, wir als Paar. Ja. Weil jeder, der mich kennt, ich habe mich so verändert. Ich bin so glücklich und dieser Mann, ich weiß nicht. Also er steckt jetzt auch da ein bisschen Geld mit rein. Ne? Denn du hast ja nicht viel jetzt, ne? Wenn du gekündigt hast. Nein, und ich habe gar nichts. Und er hat mir auch den Flug und du musst ja auch nicht nur den Hinflug, wenn du ein Halbjahresvisa hast, musst du auch ein Rückflug. Ja, genau, ganz genau. Ja. Wohnt er, ist er auch wohnhaft in Florida? Ja, in Orlando. Er hat da ein Haus und er ist seit 8 Jahren Witwer. Mhm. Und er hat gesagt, er wollte keine Frau mehr und heute hat er mir gerade gesagt, dass er glaubt, dass seine Frau mich geschickt hat. Ach, aus dem Himmel? Ja, aus dem Himmel. Dass die gesagt hat, geh mal, Christel, ja. Geh mal zu dem. Ja. Aber das ist ja schon eine tolle Geschichte, dass du in deinem Alter von 50 Jahren nochmal so was Verrücktes machst, was man ja eigentlich nur in der Jugend macht, ne? Ja, eigentlich macht man nur in der Jugend, aber warum? Und meine Freundin sagt, und wenn die Schmetterlinge im Bauch sind, bei ihm und bei mir. Hast du eigentlich recht. Ich finde das ja eigentlich gut, auch mal alles zu riskieren. Ja. Fällt dir das schwer, aus Berlin wegzugehen? Nein. Nee. Obwohl ich bin gern in Berlin und ich habe auch meine Arbeit gern gehabt. Aber ich weiß, dieser Mann liebt mich über alles. Das, Wahnsinn. Das war so eine... Und er sagt auch immer, wir dürfen nie böse sein. Und ich war auch schon bei seinem Freund hier in Berlin, der wohnt noch hier in Berlin. Und er hat gesagt, so einen Mann gibt's nicht nochmal. So, Christel, jetzt mach ich mal einen Vorschlag. Das ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Ja. Du schickst mir erstmal die Fotos. Ja. Und dann schreibst du uns bitte aus Amerika. Ja, mach ich. Wie es so läuft. Und dann würde ich gerne mit dir, du kannst ja aus Amerika hierhin in unsere Sendung nicht anrufen, dann würden wir dich vielleicht im Mai oder im Juni mal zurückrufen. Oh, ja. Und dann erzählst du mir oder uns allen einfach mal, wie es so ist und wie du dich eingefunden hast. Sollen wir so verbleiben? Aber das ist gut, aber leider bin ich... als Erste dran und ich nehme ja deine Sendung auf. Ich bin ein totaler Fan von dir, total. Ja. Und jede Sendung wird aufgenommen und wo ich in Amerika war, da hatte ich auch so die Sendung dann aufgenommen und da habe ich gedacht, da muss ich anrufen und muss ihm das sagen. Ja. Und weil wirklich und genauso machen wir es auch. Ja, ich schreibe dir. Ich kann mich drauf verlassen, ne? Da kannst du dich drauf verlassen. So, liebe Christel, bleibt mir nur noch zu wünschen, alles Gute für den Einstieg in Amerika. Ja. Ich drücke dir alle Daumen dieser Welt. Danke, das Glück dieser Welt soll dir beschert sein. Und ich und wir hören von dir. Ja, das mache ich. Und ich wünsche euch auch alles Gute. Am 8. geht's los um 11.15 Uhr von Düsseldorf direkt. Wow, ich denke an dich. Ja, danke. Tschüss, Christel. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich die Rebecca. Rebecca ist 23, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Rebecca. Grüß dich. Um was geht's? Ich möchte mit dir gern über Magenverkleinerung reden. Aha. Gehe ich davon aus, richtig davon aus, dass du das hast machen lassen? Ja. Aha. Am 6. März. Hast du es machen lassen? Ja. Das ist ja mal gerade erst vorgestern quasi gewesen. Ja, genau. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also, wie viel hast du gewogen vorher? 130. 130 Kilo? Ja. Bei welcher Größe? Bei 1,68. Das ist eine ganze Menge Stoff, ne? Genau. So, und heute haben wir fast Ende März. Aha. Knapp 3 Wochen her erst, ne? Aha. Und? 120. 100, schon 10 Kilo weg. Ja. Also ist das so ein Magenband, wo der Magen einfach so ein bisschen abgeklemmt wird? Genau, ein Gastric Banding, genau. Wie heißt das, Gastric Banding? Gastric Banding, genau. Das sagen die auch schon nur auf Englisch, das gibt's ja gar nicht. Also ein Magenabklemmband, können wir vielleicht auch sagen. Ja. Bleibt das immer drin? Also es bleibt zumindest ein paar Jahre drin. Ja. Ja. Wie ist das jetzt so für ein Gefühl? Du wirst ganz schnell satt, obwohl du gar nicht viel gegessen hast. Ja, genau. Mhm. Ist das ein Unangenehm? Hast du das Gefühl, einen Fremdkörper im Bauch zu haben? Der Port, der drückt so ein bisschen, aber das wird sich in den nächsten Wochen noch geben. Mhm. Aber das merkt man kaum. Ist das eine komplizierte Operation? Also ich sag mal so, es ist keine Bagatelloperation. Ja. Gerade wenn es eben per Bauchspiegelung gemacht wird, wie bei mir. Ach so, es wird von außen nichts aufgeschnitten. Nein. Es wird von oben irgendwie reingebaut. Nein. Man hat bei der Laparoskopie hat man eben 3 lochförmige Zugänge, sozusagen. Und durch die Bauchdecke, ne? Genau, und so, man hat dann noch einen vierten halt für diesen Port. Ich höre jetzt aus der Stimmung heraus und nach dem, was du uns gerade erzählt hast, wegen 10 Kilo in so kurzer Zeit, dass du ganz froh bist, dass du das hast machen lassen. Ja, natürlich, ja. Wahrscheinlich nach 1000 Diäten und hunderten von Versuchen anderer Art. Ja. Hattest du ein bisschen Angst vor dem Eingriff? Ich hatte, nachdem es dann endlich genehmigt war, natürlich Angst, aber ich habe mich auch genauso drauf gefreut. Mhm. Also das ist wirklich eine tolle Sache. In so kurzer Zeit 10 Kilo, wenn man jetzt ein bisschen aufrechnet, bist du spindeldürr in einem Jahr. Ne? Na gut, also ich sage mal, ja gut, also ich nehme an, dass so 60 Kilo pro Jahr da drin sind, sag ich mal so. Ne? Tolle Nachricht. Ich wünsche alles Gute und hoffe, dass es weiterhin so bergab geht mit den Funden. Ja, gut, ich meine, was ich halt, warum ich eigentlich angerufen habe, ist, dass ich halt den Leuten dann nochmal ein bisschen Mut machen wollte, weil das ist jetzt ist sie weg. Na, egal, sie hat alles gesagt. Jetzt begrüße ich ganz herzlich die Fernsehzuschauer. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ein bisschen zu spät sind wir, bitten das zu entschuldigen, aber schön, dass ihr jetzt auch da seid, dass ihr zugeschaltet habt. Wir haben heute wieder, wie immer montags, eine freie Themennacht, eine offene Themennacht. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, gerne, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr faxt mir unter 0800 5678 100. Und 10. Marco aus Stralsund hat mir auch gefaxt und er schreibt, hallo Domian, die Sexsklavin am Freitag in deiner Sendung war ja scharf. Mir ist allerdings ein Rätsel, dass jemand geil wird, indem man ihm den Hintern versohlt. Kannst du mir das erklären? Marco, ich kann es auch nicht erklären, aber wir sagen ja hier in Köln, jeder Jeck ist anders. Bei dem einen funktioniert die Sexualität so und bei dem anderen so. Ich kann es leider auch nicht erklären. Dann habe ich eine sehr schöne Postkarte bekommen. Leider hat die Dame ihren Namen vergessen aufzuschreiben. Ich lese ganz einfach mal vor, was sie geschrieben hat. Hansestadt Bremen, so geht's los. Die Schreiberin ist 74 Jahre alt, verheiratet, Ehemann 80 Jahre. Bei der Liebe ist es im Allgemeinen doch so, dass die Liebe im Unterleib beginnt, dass die Liebe dann durch den Magen geht und sich im Herzen manifestiert. Danach spielt sich alles in der Seele und im Kopf ab. Mit 80 ist man auf gut Deutsch tote Hose. Ich gehe fremd mit euch und eurer Sendung in Gedanken auf dem Sender. Schaue schon tagsüber früh nach, wann Domian kommt. Und wenn nachts mein Mann ruht und gut schläft, verlasse ich die Kiste und höre und sehe ihre Sendung. Tausend Dank und alles Gute. Das ist eine sehr nette Karte und auch so klug. Ne? Die Liebe beginnt im Unterleib, geht dann durch den Magen, manifestiert sich im Herz. Und dann findet alles in der Seele und im Kopf statt. Sehr schön, vielen Dank. Ich bin verbunden mit Oliver und Oliver ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hi Oliver. Ach, ich muss ja hier noch drücken, ich doof. Ich Depp, Oliver, hallo. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja. Was ist dein Thema? Kannst du mich erinnern? Nee, mit dem Namen allein erinnere ich mich nicht. 1 Million Mark verspielt. 1 Million Mark verspielt? Meine Beichte. November? November? Nee, im Moment habe ich überhaupt keine... Ich soll dich zurückrufen, hast du gesagt. Erzähl doch mal ein bisschen die Geschichte. Und zwar, pass auf, ich habe doch seit 1980 1 Million Mark verspielt. Mhm. Hatte ich mit dir geredet und du hattest mir geraten, dass ich eine Therapie machen soll. Mhm. Im November war das. Mhm. Die Sendung hieß Meine Beichte. Mhm. Und allmählich rattert es, ja. Allmählich rattert es. Mhm. Und 1 Million Mark verspielt und habe es geschafft, Domian. Ich bin in eine Therapie gegangen und bin jetzt tatsächlich seit 17. Januar spielfrei. Nach wie vielen Jahren nochmal? Ja, seit 1980. Also 80 hat es angefangen mit dem Gottesgeber, Domian. Ja. Und dann ging es immer weiter, habe ich dir erklärt. Ich wohnte bei meinen Eltern. Ja. Und meine Freunde wohnen nicht bei mir, kannst du dich erinnern? Mhm, ja. Jetzt nicht. Ja. Ja, dunkel. Und ich habe es geschafft, Domian. Das ist ja toll, in so kurzer Zeit. Ja, also man kann es ja fast gar nicht glauben. Im Prinzip, Domian, ist es so, ich bin trocken. Mhm. Gut. In dieser Therapie wurde mir auch vermittelt, dass ich nie wieder normal werde. Mhm. So hat man mir das vermittelt. Ja gut, das ist genau wie bei einem Alkoholiker oder bei vielen süchtigen Menschen, ehemals süchtigen Menschen, dass sie letztendlich immer krank bleiben. Aber wenn du es so im Griff hast, ist es ja in Ordnung. Ne? Es ist so, Domian, ich habe es gepackt und ich wollte dir das nur sagen und du sagst es auch, melde dich mal wieder. Genau, wenn ja. Hattest du gesagt und da habe ich gesagt, da rufst du an und sagst Bescheid. Und ich habe noch etwas. Ich finde es wirklich ausgesprochen sensationell fast schon. Ja. Weil ich weiß, wie lange Spielsüchtige unter Umständen brauchen, um so ein bisschen Fuß zu fassen und in fast einem halben Jahr das zu schaffen. Ich habe es so geschafft, und ich gehe jetzt auch in eine anonyme Spielergruppe. Mhm. Ich hier in meiner Heimatstadt, wo ich wohne. Mhm. Und dort bin ich auch fest integriert in dieser Gruppe. Mhm. Und ich habe da auch den Halt jetzt und ich begreife jetzt auch, über was die sprechen. Mhm. Weißt du, ich hatte dir das erzählt, dass ich davor schon öfters hin war und das gar nicht begriffen habe, überhaupt alles, was da abgeht. Mhm. Ne? Und jetzt, jetzt begreife ich den Hintergrund, seitdem ich da 6 Wochen in dieser Therapie war und das total einfiltriert gekriegt habe. Ich meine, es ist nicht einfach, ich sag's ja ganz ehrlich. Also, ja. Du wirst ja runtergemacht, wenn du hinkommst, du bist ja, also die ersten 2 Wochen waren so hart, wir hatten keinen Ausgang, es war richtig wie Knast. Du. Mm, mm. Es war wie Knast. Mm. Wir durften nicht raus, wir durften nur in dem Gebäude laufen, nur in Gruppen. Ja. Also wie Knast. Aber vielleicht geht es auch nur so, ne, indem man da so acht wird. Ich weiß nicht warum, aber es hat so viel gebracht, in mir bewirkt. Du hast ja damals erzählt gerade auch nochmal, dass du im Laufe der Zeit 1 Million Mark verspielt hast. Ja, genau. Erzähl doch nochmal ganz kurz für die Leute, die sich auch nicht erinnern und damals nicht dabei waren, was mit den Schulden los ist. Also die Schulden, pass auf, es ist ja so gewesen. Ich habe praktisch seit 1980 gespielt, habe bei meinen Eltern gewohnt, brauchte praktisch kein Geld zum Unterhalt bezahlen. Mhm. Das heißt, kein Essen, kein Trinken, keine Miete, gar nichts. Mhm. Und habe die ganzen Jahre über, im Prinzip von 1980 bis jetzt im Ende 2000, das so durchgezogen und habe im Prinzip Schulden ja gar nicht so viel gemacht, also, weil ich das Geld, was ich verdient habe, verspielt habe. Genau, und weil du einfach frei leben konntest. Ne? Dadurch. Ne? Ja. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon viel früher in der Gosse gelandet, gehe ich von aus. Aber meine Eltern praktisch haben mich gerettet. Was sagen deine Eltern jetzt? Also ich habe mich total geoutet. Ja. Und bin auch gegenüber meiner Freundin, weißt du, die ja nicht bei mir wohnt, sondern woanders wohnt, aber da hatten wir auch drüber gesprochen. Mhm. Aber die einfach, also diesen Kick zu kriegen, ich kann nur jedem wünschen, von allen, die hier zuhören. Es hören ja viele zu. Mhm. Macht es. Geht ran. Macht was gegen eure Süchte. Egal was es ist. Ob es nun Heroin ist. Ob es Alkohol ist. Ja. Geht dagegen an. Versucht es. Also das sagt jemand, der 1 Million Mark verspielt hat. Ja. Und Jahrzehnte, kann man fast sagen, gespielt hat. Ich kann nur sagen, es ist nur der innere Schweinehund, nur der Wille. Also ich und wir alle gratulieren herzlich, Oliver. Tolle Sache. Also Jürgen, nur weiter so. Also was ich noch sagen wollte, Jürgen, du glaubst es nicht, ich habe mich beworben bei Endemol. Du hast dich bei Endemol beworben? Ich habe mich bei Endemol beworben. Also wie, als was? Du glaubst es nicht, ich habe eine positive Zusage bekommen. Ja, als was hast du dich beworben? Dann? Pass auf, es gibt eine neue Sendung. Diät-Duell. Ja, ich weiß. Frau Schreinemarkers wird es moderieren. Genau. Ja. Und da habe ich eine positive Nachricht bekommen, sodass du mich dann eventuell sehen kannst im Fernsehen. Ja, Moment, was hast du im Diät-Duell verloren? Ich wiege 160 Kilo. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht erzählt. Nee, das wusste ich nicht. Ich wiege 160 Kilo, bin allerdings 2 Meter und 2 groß. Jetzt, na gut, aber immerhin, ne? Immerhin. Jetzt wird das zweite Problem angegangen. Jetzt wird das zweite Problem angegangen, Domian. Und du, und das heißt, ihr könnt dich vielleicht demnächst sehen. Das ist sowas wie Big Brother. Ne? Ja. Big Brother Duell, das wird auch von Endemol gemacht. Ja, ich habe da eine positive Nachricht bekommen, dass ich dort dran teilnehmen kann. Ich muss jetzt allerdings noch nach Köln hin zum Casting, nochmal zum Endcasting. Also, es ist noch nicht ganz definitiv. Aber es kann sein, dass wir die sehen. Die Sendung beginnt im Frühsommer, glaube ich, ne? Ja, ist so, ist die Frau wollte ich den Namen nicht sagen. Nee. Die, oder kann ich ruhig ein. Frau Giroll heißt die. Es hat mich angerufen gehabt über Telefon von Endemol Entertainment. Ja. Und es passiert was, du hörst. Wann fängt die Sendung an? Sie hat zu mir gesagt, ich muss jetzt im Mai zum Casting herkommen. Naja, also irgendwann Mitte des Jahres. Irgendwann Mitte des Jahres. Also, die eine Sache ist gelaufen, meine Gratulation. Die andere Sache läuft vielleicht auch. Und vielleicht wirst du vielleicht sogar noch ganz berühmt jetzt und man nimmst halt auch eine Schallplatte auf und wir können dich alle bewundern und beklatschen. Also, was ich auf jeden Fall, wenn wir uns mal sehen, also dich nehme ich mal in den Arm und ich will mich bedanken mit dir, ehrlich. Sehr nett von dir, Oliver, wirklich. Ich immer auf die Schulter klopfen und sagen, du hast mir den Antrieb gegeben. Du warst der Punkt in meinem Leben. Sehr schmeichelhaft und sehr nett von dir, dass du sagst. Danke, und wie gesagt, man wird sich vielleicht dann sehen oder zumindest übers Fernsehen sehen. Du weißt ja, Oliver bin ich und dann weißt du ja. Oliver, der große Dicke, ne? Genau, da kannst du dir deinen Teil dazu denken. Dann. Alles Gute, Oliver. Alles Gute, schönen Dank. Danke für den Anruf. Danke, ciao. Tschüss, Jürgen, tschüss. Jo. Apropos Geld. Hallo Domian, schreibt mein Fan Stefan. Was ich schon seit Jahren wissen möchte, wie viel Geld verdienst du mit deiner Sendung eigentlich? Vielleicht kannst du die Summe mal irgendwie rüberbringen. Ich weiß, über Geld spricht man nicht, aber es interessiert mich wirklich sehr. Sag doch einfach mal eine Zahl. so zwischendurch und ich weiß dann schon Bescheid. Ja, das ist ein schönes Spielchen. Ne? Ich sag einfach mal jetzt, das kapiert ihr anderen dann gar nicht, einfach mal so Zahlen. 10.000. Und dann mache ich einfach weiter. 1 Million. Und dann gehe ich wieder rüber zum nächsten Thema. Und dann kann Stefan sich seinen Reim drauf machen. Jenny, 24 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Jenny, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich rufe nochmal an zu dem Thema Sterbehilfe. Ja, das hat man letzte Woche, letzten Freitag, letzten ja, genau. Dienstag, ja. Und das hat mich schon bewegt, was da so einige Anrufer gesagt haben. Mhm. Und ich bin der Mensch, also ich bin Altenpflegerin seit 8 Jahren. Und ich bin der Mensch, ich sage ja zur aktiven Sterbehilfe. Mhm. Weil ist das so ein Prozess gewesen, den du durchgemacht hast, durch deinen Beruf auch? Oder warst du schon immer der Auffassung, dass aktive Sterbehilfe eigentlich etwas ist, was du befürwortest? Also ich muss dir sagen, vor der Ausbildung habe ich gearbeitet in Altenpflege und konnte mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen. Mhm. Sterbehilfe, was ist das? Ich dachte, das ist am Bett sitzen und zugucken, wie jemand stirbt oder so. Mhm. Mit der Ausbildung habe ich dann gelernt, auch durch das Sterbeseminar, was ich gemacht habe, was eigentlich richtig Sterbehilfe ist. Also wir müssen das, glaube ich, auch, es ist gut, dass du auch nochmal darauf hinweist, das ist auch nicht so richtig bekannt. Was bedeutet das eigentlich alles, aktiv, passiv? Wir haben es letzte Woche zwar auch immer wieder mal erklärt, aber ich glaube, das sollte man immer tun, wenn man über das Thema spricht. Du sagst, du bist für aktive Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe bedeutet, dass man einen Patienten auf eigenen Wunsch, nach Abwägen vieler Aspekte und... Also, dass ich ganz viel dazu tue, dass es ganz, ganz schnell geht. Das ist aktive Sterbehilfe. Ja, nein, lass mich erklären. Aktive Sterbehilfe bedeutet, dass man einem Patienten sozusagen einen Giftcocktail spritzt oder ihn verabreicht. Ja. Holland wird das praktiziert, ja. Nachdem Ärzte und Juristen, sehr viele Leute dazu was gesagt haben. Ja, genau. Hatte ich denn jetzt, was genau... In deiner Arbeit als Altenpflegerin hatte ich denn bestärkt dazu zu sagen, das ist gut, so etwas müsste es geben? Also ich, im Laufe der Jahre hatte ich natürlich auch, sage ich mal, jetzt Bewohner oder Patienten, da waren Fälle dabei, die Leute waren vom Kopf her ziemlich klar, also wirklich klar und die waren vielleicht körperlich so krank und so angegriffen und so voll Schmerz und es ist dann ziemlich schwierig für mich zum Beispiel ans Bett zu gehen und den Leuten irgendwie Mut zu machen, weil ich genau weiß, da gibt's nichts mehr. Die sind einfach dabei und die müssen einfach sterben. Mhm. Und man kann zum Menschen, der im Rollstuhl sitzt, nicht sagen, du wirst nächste Woche im Park laufen. Mhm. Und für mich war die Erfahrung so, ich sag mal zum Beispiel aktive Sterbehilfe, wie du gerade sagst, ja, gib mal einen Cocktail oder die Erlösungsspritze oder was auch immer. Mhm. Ich denke, eine aktive Sterbehilfe ist für mich auch, wenn ich jetzt jemanden da liegen habe in meinem Bett, der wirklich qualvolle Schmerzen hat. Mhm. Und natürlich ist meine Aufgabe, den Arzt zu informieren. So, der Arzt erhöht zum Beispiel die Dosis an Morphin. Mhm. Ja. Und Morphin ist ja... Das ist dann die indirekte Sterbehilfe, wenn man eine höhere Dosis an Schmerzmitteln spritzt. Genau. Und ich denke mal, das ist ja auch dann so, aber das ist für mich auch schon so ein Teil der aktiven Sterbehilfe. Mhm. Weil ich meine, der Arzt wird auch wissen, wenn er jetzt die Dosis erhöht, das verringert ja. Das Leben, also der kommt das hin und wieder oder gar öfter vor? Also ich denke mal, das ist nicht jetzt hier so eine Massenabfertigung. Ich denke, das kommt schon hin und wieder vor. Ne? Weil ich denke mal, die Ärzte müssen ja auch begründen, warum die Dosis erhöht wird. Man kann ja nicht dahin gehen, naja, der möchte sterben, machen wir mal ein paar Mikrogramm mehr oder so. Das geht ja nicht. Also ich denke schon, dass das hin und wieder vorkommt. Erlebst du das denn auch in deinem Beruf, dass wirklich alte Menschen sehr, sehr, sehr, sehr lange leiden, dass sich die Verwandten nicht mehr drum kümmern oder dass es vielleicht gar keine Verwandten mehr gibt und die alten Menschen gar nicht mehr bewusst sein sind? Solche Fälle gibt es sicher sehr viele. Ja, also ich sag mal, viele Leute denken wirklich Altenheim, naja, die Leute leben da noch ein paar Jahre. Aber es gibt auch wirklich Leute, die zum Sterben zu uns kommen. Mm. Also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Hospiz, auf keinen Fall. Aber es gibt wirklich Leute, die zu Hause, sag ich mal, jetzt bis Februar noch gelebt haben, ganz normal. Und aufgrund irgendeines Schlags oder irgendeines Ausbruchs einer Krankheit, sag ich mal, so zusammenbrechen, dass was wirklich gar nichts mehr möglich ist. Und solche Leute gibt es auch. Und ich denke mal, das spielt auch irgendwo das Alter keine Rolle. Ist das für dich nicht eine sehr schwierige Aufgabe, damit konfrontiert zu sein, zu wissen, ich kann diesen Menschen oder wir können diesen Menschen nie mehr helfen. Ich kann eigentlich nur noch dabei zusehen, wie er stirbt. Oder ich kann ihm das im Rahmen der Gesetze, die wir nun mal heute haben, so angenehm wie möglich gestalten. Also ich sag mal so, in den ganzen Jahren, wo ich in dem Beruf bin, habe ich schon wirklich viele sterben sehen. Und manchmal, man baut ja auch einen Bezug zu den Leuten auf. Mhm. Ne? Es ist dann nicht mehr so, sage ich jetzt mal, die Frau Müller, die Frau Meier, die Frau Schmidt. Es ist dann wirklich so ein Mensch, den man so ins Herzen schließt. Mhm. Und wenn man weiß, man kann den Menschen einfach nur noch pflegen und man weiß, vielleicht komme ich morgen und der ist nicht mehr da, das nimmt einen schon mit. Mhm. Ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, oh, mich lässt das kalt, mich lässt das nicht kalt, mhm. weil ich immer versuche, eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen. Gibt es schon mal Fälle, dass alte Menschen, schwerstkranke alte Menschen, die du betreust, die noch sprechen können, dass die von sich aus den Wunsch äußern, lasst mich sterben? Ja. Also, ich meine, es gibt so viele, die sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, guck mich doch mal an, hilf mir doch mal. Ich liege hier nur im Bett, ich kriege alles mit, ich kann mich nicht bewegen, mhm. ich habe Schmerzen. Das gibt's alles. Mhm. Ne? Und es gibt mit Sicherheit auch Fälle, ich habe auch so einen Fall gekannt, wo ich auch wirklich zu Hause nur gehofft habe, mein Gott, hoffentlich lebt er morgen nicht mehr. Ne? Mhm. Also es gibt schon und mhm. ich denke mal, es gibt es auch bei jungen Menschen. Nun bist du eine ganz junge Frau noch von 24 Jahren, ja. bist aber ständig durch deinen Beruf mit Alter und Krankheit konfrontiert. Würdest du denn das für dich selbst auch in Anspruch nehmen wollen, eine aktive Sterbehilfe, falls du, das kann dir als Junge ja nur auch jeden Tag passieren, vielleicht in eine dramatische Situation gerätst? Ja, ganz ehrlich ja. Mhm. Weil ich denke mir immer, ich sag mal, unsere ganzen Gesetze hin und her, ich denke mir immer, wenn man muss sich da reinversetzen, wenn ich jetzt in einer Lage bin, ich habe Schmerzen, mhm. ich habe eine unheilbare Krankheit, mhm. Ich bin ans Bett gefesselt und bin auf Hilfe von fremden Menschen angewiesen. Mhm. Und wenn ich wirklich nichts mehr selber machen könnte, dann, ich glaube, ich würde drum betteln. Mhm. Also ich bin schon der Mensch. Das Problem bei dieser Thematik ist ja, das haben wir letzte Woche gehört und das weiß man letztendlich jetzt auch seit Jahren, solange man darüber offen diskutiert. Man sagt vielleicht im gesunden Zustand andere Dinge, als die man im kranken Zustand erfüllt haben möchte. Vielleicht hängt man dann doch an dem bisschen Leben, das man noch hat und möchte das weiterführen oder hat dann noch ein ganz klein bisschen Hoffnung, dass vielleicht ein Wunder geschieht. Ja, aber ich sag mal so, Domian, ich denke, die Menschen, die sich in so einem Stadium befinden, ja, die wirklich wissen, es gibt keinen Ausweg mehr, die haben sich damit aber auch schon abgefunden. Ich denke mal, wenn man, so wie ich, oft mit Leuten redet, die im Sterben liegen, die haben auch eine ganz andere Vorstellung. Mhm. Ich bin jetzt der Mensch, ich habe eine Zeit noch an dieses schwarze, tiefe Loch geglaubt, ich sterbe und dann bin ich ganz weg. Mhm. Sag ich mal, ein Großteil der Menschen, die glauben einfach, wenn ich da gehe, da wo ich jetzt hingehe, da geht's mir gut. Mhm. Und daran glauben die. Mhm. Und ich bin dann auch ein Mensch und versucht ihnen zu sagen, glaub da auch dran, glaub da ganz fest dran, mhm. weil es hört sich mal doof an. Der Glaube versetzt Berge, aber es hilft. Den Leuten hilft es, unwahrscheinlich. Und die können loslassen. Die können wirklich loslassen. Und so dumm es sich anhört, manchmal hilft auch nur das Gute zu reden, dass die Leute sterben können. Ja, unglaublich, aber es stimmt. Eine Meinungsäußerung zum Thema Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe von einer jungen Frau, die in der Altenpflege arbeitet, von Jenny. Ich danke dir. Ja. Tschüss, Jenny. Tschüss. Carmen, 24 Jahre alt. 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Carmen. Ja, mein Thema ist Selbstverletzung. Selbstverletzung? Ja. Was machst du? Ich schneide mir die Arme auf. Seit wann? Seit ich 14 bin. So lange schon? Ja. Wie genau machst du das? Also jedes Mal, wenn es mir dann schlecht geht, dann ja, meistens mit einer Rasierklinge, also möglichst was scharf ist. Wo schneidest du? Schneidest du oben, schneidest du hier unten? Also im Unterarm, im Oberarm? Ja, Unterarm meistens. Und wenn der voll ist, fange ich bei den Beinen an. Das heißt, wenn du das so lange machst seit deinem 14. Lebensjahr, dann muss doch alles bei dir zerschnitten und alles vernarbt sein. Nee, ist ja nicht ständig. Es ist immer nur, wenn es mir schlecht geht. Also es kann auch mal richtig lange Ruhe sein und dann ist mal wieder, wenn es mir also wirklich also psychisch auch schlecht geht, dann fange ich wieder an. Wie tief schneidest du denn? Fließt so, dass es blutet. So richtig schlimm Blut quillt raus. Also es geht, es reicht mir schon, dass es blutet dann. Also und wenn du es dann gemacht hast, schneidest du an einer Stelle oder schneidest du an mehreren Stellen? An mehreren Stellen. Und wenn es dann blutet, ist das dann ein Gefühl der Genugtuung? Ist dann die Spannung raus? Ja. Aha. Und was verbindest du das dann oder lässt du das eine Weile bluten? Nee, das lasse ich eine Weile bluten, dann bis es dann von selbst aufgehört hat. Wie oft kommt das vor im Monat? Ja, das kann man so nicht sagen. Also mal ist, wie gesagt, also mehrere Monate Ruhe Und dann, ja gut, wenn dann wieder irgendwas war oder so, dann fange ich wieder an. Hm. Ich wollte so einen Durchschnittswert hören, aber ich merke schon, dass es doch sehr verstreut ist und sehr unterschiedlich. Genau. Hast du gerade gesagt, seit deinem 14. Lebensjahr. Ja. Ist das jetzt ein Zufall, dass das mit dem 14. Lebensjahr angefangen hat, oder ist irgendwas geschehen an deinem 14. Lebensjahr in der Zeit? In der Zeit bin ich vergewaltigt worden. Von wem? Von drei Jungs aus meiner Klasse. Die in deinem Alter waren damals? Ja. Weiß das jemand? Mein Mann. Du bist verheiratet? Ja, mit zwei Kinder. Zwei Kinder. Ist das damals publik gemacht worden? Hast du das dem Klassenlehrer gesagt oder deinen Eltern? Also die drei Jungs haben es im Prinzip selber rum erzählt und fanden es ganz toll, und die anderen fanden es auch toll. Also ich hatte überhaupt keine Gelegenheit, meine Sicht darzustellen. Also hat man dich denn von Seiten der Schulleitung nicht gefragt, was da passiert ist? Oder haben deine Eltern dich nicht gefragt? Also meine Eltern wissen da gar nichts von. Bis heute nicht? Nein, bis heute nicht. Der Einzige, der davon weiß, ist mein Mann. Mhm. Aber wenn die das damals rumerzählt haben, haben denn die Lehrer das auch mitbekommen, oder hat man das nur so unter den Schülern erzählt? Unter den Schülern. Mhm. Und du hattest keinen Mut damals, dich an einen Lehrer zu wenden oder eine Lehrerin? Nein. Mhm. Also ich war auch damals nicht so sehr beliebt und hatte auch Schwierigkeiten in meiner Familie damals gehabt. Mhm. Und ja gut, da habe ich mich lieber so zurückgezogen. Ich vermute mal, dass das deine erste Konfrontation oder Berührung mit Sexualität überhaupt war damals, die Vergewaltigung. Du hattest vorher noch keinen Freund oder irgendwie sexuelle Erfahrungen gemacht. Wo haben die drei Jungs das getan? Im Hallenbad, das ist ja auch noch das Schlimme. Im Hallenbad? Ja. Wie vor anderen Leuten oder in so einer Kabine? Nee, im Wasser drin. Hast du geschrien? Und wie? Und dann bin ich rausgeflogen. Ach, die haben das alle gar nicht ernst genommen. Nein. Der Bademeister auch nicht. Die dachten, die machen Unsinn da irgendwie. Und genau. Du bist hysterisch und schreist einfach nur. Und genau. Die haben dich unter Wasser in einem großen Schwimmbecken, wo andere Menschen auch waren, vergewaltigt. Ja. Hm. Wie ist denn heute dein Verhältnis, dein Zugang zur Sexualität? Macht dir Sexualität Spaß, oder ist das so was du so mehr oder weniger mitmachst? Doch mittlerweile schon. Es sind nur so zwischendurch auch Phasen, wo ich dann auch wieder Albträume habe. Aber so, also mein Mann war damals sehr einfühlsam und hat mir auch viel Zeit gegeben. Mhm. Wie lange hat das dann noch gedauert nach diesem Vorfall, dass du deinen ersten Freund hattest? Also Freunde hatte ich so schon immer mal, aber also da ist nichts weiter gelaufen. Mhm. Also küssen wollte ich nicht. Mhm. Es war nur das im Prinzip, ja, dass man einen hat, also. Mhm. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert, als du ihm das erzählt hast? Ja, ziemlich schockiert. Hm. Aber ich glaube, wenn du heute dieses immer wieder machst oder in Problemsituationen, was sind das eigentlich für Situationen? Du sagst, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich Probleme habe, dann schneide ich mir die Arme auf. Was genau sind das für Situationen? Ja, es kommt drauf an, also momentan ist das, da habe ich momentan ziemlich einen Stress mit meinem Mann. Ich habe rausgefunden, dass er mich wohl betrügt. Hm. Und ich werde momentan einfach nicht anders damit fertig. Hm. Hm. Weißt du, ich glaube, und das hast du ja jetzt auch so erklärt, dass es da einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen dieser Vergewaltigung damals, als du 14 warst, und dieser Aufschneiderei, dieser Selbstzerstörung, die du da praktizierst ab und an. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du das nur schaffst, darüber hinwegzukommen, das loszuwerden, wenn du mit einem Psychologen oder einer Psychologin zusammen arbeitest, wenn du zu einem Psychologen gehst oder eine Psychotherapie machst. Das schaffst du alleine niemals, da rauszukommen. Das ist, glaube ich, wie ein Teufelskreis. Hast du mal darüber nachgedacht, ob du sowas machen würdest wollen überhaupt? Das Problem ist ja, ich habe noch zwei Kinder und die kann ich in der Zeit schlecht unterbringen. Ja, ich glaube, dass man da aber Lösungen findet. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich habe eine sehr nette Psychologin heute Nacht hier bei mir. Das ist die Annette. Mhm. Sprich doch mal mit Annette noch ausführlich jetzt. Ja, ist okay. Ne? Was man da so psychologisch machen kann und welche Möglichkeiten es da auch so gibt mit Kindern. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Psychotherapiepraxen, wo man die Kinder irgendwie irgendwie abgeben kann. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sollte nicht das Problem sein, wenn man die Kinder abgibt so lange. Mhm. Leg du mal bitte auf und wir, das heißt, die Annette ruft dich gleich wieder an. Ist okay. Ich wünsche von Herzen alles Gute. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. 1.34 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ich kann es bald so schnell wie früher. Dieter Thomas Heck, erinnert ihr euch noch? ZDF-Hitparade, der hat am Ende immer wahnsinnig schnell gesprochen, wer da mitgemacht hat. Faxnummer 0800 5678 110. Naja, morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema, dafür bitte ich um Verzeihung. Gibt es in eurem Leben etwas, ein Vorfall, ein Ereignis, das euch sehr leid tut und wo ihr euch gerne bei jemandem entschuldigen würdet oder wo ihr sagt, da täte es eigentlich Not, sich zu entschuldigen. Dafür bitte ich um Verzeihung. Das ist unser Thema morgen. So, dann habe ich noch ein sehr nettes Fax bekommen. Von Christian. Christian schreibt, hallo Domian, ich bin 14 Jahre alt und möchte gerne wissen, wie es bei dir im Studio aussieht. Ich gucke öfter deine Sendung und frage mich, wie zum Beispiel die Kamera aufgestellt ist. Steht da ein Kameramann hinter oder ist sie irgendwie aufgestellt? Wäre nett, wenn du mir das mal beschreiben würdest. PS, wenn ich deine Sendung nicht sehen kann, in Klammer Schule, dann nehme ich sie mir mit Hilfe einer Zeitschaltuhr, einem Radio und einer Überspielkassette auf und höre sie am Folgetag an. Tschüss, Christian. Also lieber Christian, wahrscheinlich bist du jetzt live nicht dabei, sondern hörst die Sendung oder siehst die Sendung morgen. Also zu der Kamera. Hier genau vor mir steht diese Kamera und ich bin in diesem Studio hier ganz alleine. Hier ist kein Kameramann und auch kein Kabelträger. Diese Kamera geradeaus vor mir wird automatisch per Computer gesteuert. In der Regel, wenn wir pünktlich sind, geht sie Punkt 1 Uhr an und sie geht auch wieder gnadenlos Punkt 1 Uhr aus. Das heißt, wir können auch nie diese Sendung überziehen, weil gar niemand da ist, der entscheiden könnte, wir überziehen jetzt. Die Technik schaltet einfach dann Punkt 2 Uhr aus. Also ich bin ganz alleine hier im Studio und es ist kein Kameramann da. Das zu deiner Frage. Sabine, 28 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Sabine, schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Mein Thema ist Krankheit. Bist du krank? Ja, genau. Was hast du? Bei mir wurde vor 2 Jahren eine schwere Parodontitis festgestellt. Was ist das genau? Das ist, der Kieferknochen bildet sich zurück. Der Unterkieferknochen? Nee, mein Oberkieferknochen. Bei mir ist es der Oberkieferknochen. Also der Oberkieferknochen bildet sich zurück. Genau, und die Zähne fallen aus. Vor 2 Jahren? Genau. Wie hat das angefangen damals? Wie das angefangen hat? Mhm. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Und deswegen rufe ich eigentlich auch an. Mhm. Ja, also das ist ein Grund auch. Aber es hat dich jemand darauf aufmerksam gemacht damals, vor 2 Jahren? Der Zahnarzt. Der hat es gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Der hat gesagt, dass ich sehr schwer krank bin. Mhm. Im Mund halt. Ne? Mhm. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich denke, was ist denn jetzt los? Was hast du denn jetzt verbrochen? Mhm. Ich war immer beim Zahnarzt und mhm. ich meine, gut, ich habe meine Krone und so. Aber ich hätte nie, also ich habe nie Zahnfleischbluten mhm. gehabt, nichts. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie was am Zahnfleisch habe. Und das habe ich auch nicht richtig verstanden gehabt. Und der Arzt sagte dann, nee, das ist der Knochen, der bei mir angegriffen ist, also das Zahnfleisch natürlich auch. Mhm. Und das ist auch auf den Knochen übergegangen. Hast du denn jetzt, nachdem 2 Jahre vergangen sind, deine Zähne oben alle verloren schon? Noch nicht. Ich bin in Behandlung und sie versuchen es zu retten. Ich bin jetzt in der Uniklinik damit. Du liegst gerade im Moment im Nein, ich bin jetzt nicht. Ich bin zu Hause, aber ich bin krank. Mhm. Und ich werde jetzt schon, also jetzt am Mittwoch das letzte Mal operiert. Ah, man kann also operativ da etwas unternehmen. Was genau wird denn da operiert? Da wird, da muss man sich vorstellen, das Zahnfleisch abgetrennt vom Zahn. Mhm. Das kaputte Gewebe wird entfernt. Das kaputte Knochengewebe? Nee, der ist ja schon weg. Der ist schon fast weg. Der wird sauber gemacht. Die Zahnkronen werden sauber gemacht, die Wurzeln. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, das ist unter dem Zahnfleisch Zahnstein so. Mhm. Und das wird entfernt. Mhm. Aber wenn du sagst, der Knochen ist schon weg, wie können denn überhaupt die Zähne noch halten? Ja, das ist ja das Problem. Die versuchen jetzt mit allem, da, also die Vorderzähne sind sehr locker, die sind schon geschient worden. Sieht man das auch, wenn du lächelst? Das ist mein Problem, ja. Das ist sehr schlimm jetzt. Also ich bin jetzt, vorher hat man es nicht gesehen. Mhm. Und jetzt, seitdem ich operiert worden bin, ist mein Zahnfleisch weg, ne? Also ziemlich viel von meinem Zahnfleisch. Das heißt also, wenn du von Herzen lachst, dann sieht man das alles. Ja, genau, nee, das kann ich ja nicht. Das kannst du dann, ja. Aber man hört es, sogar im Sprechen hört man es nicht, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja, noch nicht, das kann entstehen. Mhm. Also doch, ich selber, also wenn du mich sonst hörst. Klar, man selbst ist da viel empfindlicher und hört die kleinsten Kleinigkeiten. Wie entsteht denn eigentlich diese Krankheit, weißt du das? Da gibt es auch total viele verschiedene Formen, die entsteht. Das kann mehrere Faktoren haben. Natürlich jetzt durch, auch wenn du zu schlecht pflegst oder nicht genau angewiesen wirst. Hast du schlecht gepflegt? Ja, also früher wurde sich nicht darum gekümmert. Mhm. Und dann habe ich immer mit 15, 16 alleine angefangen, die Zähne zu pflegen. Aber das ist nicht meine Ursache. Bei mir soll es Vererbung sein. Mhm. Kann man denn jetzt durch diese Operationen diese Gesamtheit als Gesamtentwicklung stoppen oder musst du einfach Zeit deines Lebens damit irgendwie zurande kommen? Also es wird mein Leben lang mich begleiten. Das wird also, Krankheit wird jetzt zum Stillstand gebracht, oder die wollen die Krankheit damit zum Stillstand bringen, dass die Kiefer nicht noch weiter zurückgeht. Mhm. Ist das schmerzhaft eigentlich auch? Was schmerzhaft? Die Behandlung? Nee, die Krankheit. Spürst du? Hast du Nein, gar nicht. Das ist ja das Schlimme. Auch nachdem das dann diagnostiziert wurde, man merkt gar nichts. Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Die Behandlung? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas kriege. Klar. Die Behandlung jetzt ist natürlich wahrscheinlich äußerst schmerzhaft, ne? Das ist unangenehm, ne? Man muss halt lange da liegen und, also so 3-4 Stunden habe ich gelegen. Mhm. Man muss dann lange den Mund aufhalten, ne? Ist unangenehm, klar, man kriegt Spritzen. Ach, du wirst gar nicht unter Vollnarkose operiert? Nein, das ist örtlich. Örtlich auch noch? Oh. Ja, genau. Kriegt dann alles mit. Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas gerade auch so im Alltag einen äußerst behindert, wenn man den Mund nicht aufmacht, sich nicht traut und... Genau, also ich war eigentlich immer ziemlich lustiger Mensch, also ziemlich, und ich muss echt sagen, das nimmt mir das Lachen. Mhm. Und das ist ziemlich schlimm. Mhm. Hast du einen Freund, einen Partner? Ja, ich habe einen Partner. Und geht der damit locker um, oder? Der geht damit ziemlich gut um und das kann ich gar nicht fassen eigentlich. Ja, froh, dass es so ist, Mann. Ja, echt, das ist... Wenn du jetzt noch auf Männersuche wärst zur Zeit, wäre das natürlich schwierig, auch mit dem Küssen, ne? Da ist man ja doch gehemmt. Ja, sicher. Wenn man jemanden fremden, dann... Und vor allem überlegt man, wie alt ich bin. Ich bin 28. 28, genau, ja. Und ich bin viel zu jung und das ist, für mich ist das schon eine richtige Belastung geworden. Weil bei mir ist es schon so, dass ich bei jedem auf den Mund gucke und denke immer, oh, hat der Zähne und ich? Genau, ja, klar. Besteht denn jetzt die Hoffnung nach dieser Behandlung, dass der Stillstand auch dann funktioniert, der Krankheit? Ja, die Hoffnung besteht, ne? Aber ja, es gibt keine Garantie. Mhm. Immerhin, solange eine Hoffnung da ist, ist ja alles immer noch ja, gut, und ne? Wenn es halt nicht so ist und ich wirklich meine Zähne einbüße, habe ich auch nicht die Möglichkeit, irgendwie Implantate zu machen oder so. Das heißt, du müsstest dann ein Gebiss tragen. Ein Gebiss tragen. Mhm, ja. Also damit müsste ich mich anfreunden, das kann ich im Moment noch gar nicht. Nee. Da muss man dann, glaube ich, sehr viele, einfach viele Scherze machen, ne? So mit Kokinent und sowas abends, Gebiss ins Glas und oh so. Oh Gott, ja, das finde ich so Horror. Nein, wir wollen da gar keine Scherze mehr machen. Aber wenn, muss man das, glaube ich, auf die lockere Schulter nehmen, ne? Aber das ist ja auch noch gar nicht gesagt, vielleicht klappt ja auch so alles. Gelernt habe ich aber daraus, was du erzählt hast, was ich ja auch immer gerne sage, putzt euch die Zähne, ne? Haltet Zahnhygiene. Auf jeden Fall die Zwischenräume sauber. Absolut. Immer zum Zahnarzt. Immer zum Zahnarzt. Obwohl, ich war auch immer beim Zahnarzt und das hat keiner gemerkt. Ja gut, aber wenn man selbst auch noch wirklich sehr auf Hygiene achtet, glaube ich, ist das schon mehr als die halbe Miete, ne? Auch ja, was, sicher. Was viele andere Zahnkrankheiten anbelangt, ne? Ja. Außerdem sicher. Ist es ästhetisch und man riecht dann kaum aus dem, oder seltenst aus dem Mund, es sei denn, man hat irgendwie Knoblauch gegessen oder so. Ja, ja. Also es ist wirklich schlimm, wenn wenn man das verliert. Ja. Wenn man die Zähne wirklich, wenn es wirklich droht, ich habe mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und es wirklich so ist, dass man die Zähne verlieren kann. Wenn man das wirklich gesagt bekommt, dann das ist ein Schock. Mhm. So, Sabine, wir drücken dir die Daumen, dass du sie nicht verlierst. Ja. Und dass du vielleicht in einem halben Jahr strahlend wieder lachen kannst. Ja. Ne? Ja. Und keine Hemmung hast, auf die Straße zu gehen. Ja, ne? Danke, Doma. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Thorsten, 36 Jahre, guten Morgen. Ja, hier ist Thorsten aus Rostock. Ja, hier ist Domian aus Köln. Ja, hallo. Ich freue mich erstmal, dass ich dich endlich mal zu sprechen bekomme aus Rostock. Das ist sehr nett. Ich verfolge ja nur seit Jahren auch deine Sendung. In Rostock war ich auch schon zweimal. Mhm. Na, Rostock ist auch eine sehr schöne Stadt. Ja, ja. Ja, nur zu meinem Thema. Ja. Ich schreibe gerne auf Anzeigen, wo eine verheiratete Frau einen Seitensprung sucht. So einer bist du. Ja, so einer bin ich leider. Also den Kick suche ich dazu. Immer, das gibt es wirklich. Es gibt Anzeigen, wo verheiratete Frauen. Ja, ja. Also wo liest man das? Ist ja interessant. Wo liest man das? In der Ostsee-Zeitung. Bei uns in Rostock. Ehrlich, in der Ostsee-Zeitung. Ja, ja. In so einer ordentlich braven Zeitung. Da steht dann, ich bin eine Ehefrau und suche einen Seitensprung, oder was steht ja, da? Ja, nee, das ist nicht immer mit Ehefrau, das ist, sie ist eine 44-jährige Blondine. Ja. Und die ist gebunden und sucht einen ausdauernden Seitensprung. Ach, einen ausdauernden auch? Ja. Also nicht nur einmal, sondern das soll dann... Also sucht ihn für einen ausdauernden Seitensprung. Das sind das ältere Frauen? Ja, in der Regel wahrscheinlich ja, ne? Ja, ja. Also das sind älter, also so sag ich mal ab 30 hoch, ne? Ja, ja. Also bis 50 kann man vielleicht rechnen, ne? Also es ist immer verschieden, ne? Bist du denn auch in einer Beziehung? Nee, also hab noch nie bis jetzt das Glück gehabt dazu. Also ich sag mir mal, ich bin ja seit Jahren Junggeselle. Ja. Ne? Aber lässt es dir dabei gut gehen, indem du dich mit den Frauen vergnügst, ne? Mit ja, der ja. Ehefrau. So. Nee, ich hatte ja noch nie das Vergnügen, das ist ja das Problem. Ach, du hattest noch nie eine Beziehung früher. Nee, das ist ja das Problem. Das ist ja noch ein ganz anderes Thema jetzt. Ja, ja. Ja. Dennoch kurz mal die Frage, wie erklärst du dir das, dass das noch nie geklappt hat mit 36? Ja, wie erkläre ich mir das? Ja, ich habe also ziemlich lange bei meinen Eltern auch gewohnt. Mhm. Also bin erst ab, sag ich mal, ab 28 habe ich erst meine eigene Wohnung gehabt. Ein Mamasöhnchen? Ja, ja. Und, ah, das ist nicht gut, ne? Und so bin ich jetzt viel bei meinem Vater, öfter viel, also auf dem Lande. Mhm. Ne, und dadurch befasse ich mich da nicht so und sag ich mal, ich habe einen Job gehabt und jetzt zurzeit bin ich leider arbeitslos, ja. Ne? Und, ne. Also das ist so zum Verständnis der Vergangenheit, zum groben Verständnis. Das ist natürlich nicht das ganze Verständnis. Du antwortest jetzt auf diese Anzeigen. Ja. Wie viele Frauen hast du denn im Moment so an der Angel, mit denen du verkehrst? Na, bis jetzt noch gar keine. Ach so, ich dachte, du würdest das schon seit... Ich warte jetzt auf die Antwort. Das ist ja so, das schreiben ja mehrere auf so eine Anrufe. Ja, ja. Also über 30 manchmal, also es ist wirklich Glückssache. Nee, ich dachte jetzt, du würdest das schon seit einem Jahr machen und hättest Nee. Das, also da bin ich jetzt erst die letzten Jahre drauf gekommen. Na gut, aber die letzten Jahre. Mm-hmm. Und es hat noch nie eine angebissen? Nee. Och. Bis jetzt noch nicht. Na, das ist ein Ding. Dann schreiben da aber sehr viele Männer bei euch. Ja, ja, das ist das Problem. Naja, ich bin ja so ein Typ gewesen, ich bin ja viel... gleich nach der Wende bin ich viel in Bordells gewesen, ja. Auf käufliche Basis. Ja. Und nachher seit 4 Jahren nicht mehr, weil mir das auf die Dauer zu teuer wurde. Verständlicherweise. Dann habe ich auch zwischendurch mal eine Frau auf käuflicher Basis kennengelernt, die wohnte einen Stadtteil weiter. Also ich wohne jetzt in Dirko und die wohnt in Teutenwinkel. Ja. Und die machte das auch nur gegen Geld, also für ein Hunderter. Sag mal, Thorsten, auf wie viele Annoncen hast du denn bisher nun schon reagiert? In der letzten Zeit? Na, sag ich mal, wenn es hochkommt, vielleicht auf fünf, sechs Annoncen in den Jahren. Also so viele stehen ja nicht drin. Nö, das ist ja, läuft im Moment aktuell etwas? Hast du aktuell auf eine Annonce geschrieben? Ja. Ja. Jetzt auf eine Annonce in der OZ. Das ist unter Kontakte. Ja. Wie alt ist die? Ist die schöne? Oder nicht schöne? Wahrscheinlich schön. Ja, die ist eine Blondine. Ach, das war die Blondine. Ja, also ich habe geschrieben eben, dass ich eben auf blonde Frauen stehe. Ja. Habe ich der Frau geschrieben. Hat die denn in der Annonce auch da irgendwas reingeschrieben, was sie sucht? Also wie groß er sein soll, wie alt er sein soll und so? Nee. Gar nichts? Nee, das hat sie nicht reingeschrieben. Sie sucht ihn für einen ausdauernden Seitensprung. Das ist ja auch ein schöner Begriff, ne? Für einen ausdauernden Seitensprung. Mm. Ja, ja, so sucht er. Du bist 36 Jahre alt. Ja. Wie groß bist du? Ich bin 1,90. 1,90, ein stattlicher Mann. Mm. Wie schwer bist du? Also, ich habe mich jetzt seit Jahren nicht mehr gewogen. Zuletzt wog ich 79 Kilo. Ja, ist doch ein wunderbares Gewicht für die Größe. Also, ich nehme jetzt an, dass ich vielleicht ein bisschen mehr jetzt auf die Waage bringe. Ich habe jetzt ein bisschen zugenommen. Ja. Ne, also, sage ich mal so. Ne? Und bist in einem schönen Alter, ne, von 36? Mm. Da müssen doch die Blondinen anbeißen. Weißen wie nichts bei euch da am Ostseestrand. Mm. Mann. Ja, ich bin so ein schüchterner Typ. Ja, aber so ganz schüchtern auch nicht, wie du das hier jetzt so erzählst. Naja. Aber im Ernst, Thorsten, hast du nicht auch Sehnsucht doch mal nach einer richtig ordentlichen Beziehung und dass du mit der Frau zusammen bist, eine richtige Liebe? Eigentlich schon, ne, oder? Ja, das stimmt. Mhm. Aber da findet sich so nichts in dem Umfeld, wo du gerade zurzeit so lebst. Nee, also es ist in dem Umfeld, sage ich mal, nicht so recht. Mhm. Ne? Also es ist ja die Zeit eben, weil man eben arbeitslos ist, keinen Job hat und sage ich mal, ne. Bist du denn bereit, bei der Blondine, nehmen wir mal an, dass die sich jetzt meldet bei dir, auch so ja, Konzessionen zu machen? Wenn die dir nicht so richtig gefällt, würdest du dann trotzdem was mit ihr anfangen? Also ich sag immer schön, die hat sich also bezeichnet, sie hat jetzt große Oberweite, also ich nehme an, dass sie gute Brüste hat und so. Ne? Daran bist du interessiert? Ja. Ja. Klar. Mm. Also Brüste sind wichtig, dass es eine Blondine ist, ist wichtig. Mm. Und wie alt dürfte sie höchstens sein? Na, also Alter sag ich mal so, wie sie jetzt geschrieben hat. Mm. Mm. Also 45, ne, 50 sag ich mal. Geht noch, ne? Ja, ich habe ja eben ihr auf den Annonce geschrieben, dass ich eben vielleicht von ihr noch was lernen könnte. In puncto Sex. In puncto Sex. Ja, das meine ich damit. Das aktiviert die Frau natürlich, ne? Ja, ja. Mhm. Das wird die auch noch reizen. Da ist so ein kleiner Kerl, 36 Jahre alt, dem kann man noch so ein paar Tricks bringen. Mhm. Und ich habe ihr auch noch geschrieben, dass ich jetzt am 30. März 37 werde. Ja. Hast du dich denn noch ein bisschen besonders so hervorgekehrt? Hast du dich noch besonders gut dargestellt? Wie hast du dich beschrieben? Ne, also ich bin, dass ich 1,90 groß bin. Ja. Und das Gewicht habe ich eben nicht zugeschrieben. Ne? Und eben, dass ich eben Lust verspüre. Und sie könnte mir antworten oder anrufen zu der Zeit, wenn sie Lust verspürt. Aber einen ganz ordentlichen Brief, du bist nicht unter die Gürtellinie gegangen und hast da noch gewisse Maße angegeben, das hast du nicht gemacht. Nee. Das macht man ja auch nicht am Anfang. Nee. Vielleicht fragt die am Telefon, dann kannst du es ja sagen. Mhm. Ja, Thorsten, Mensch, was wünschen wir dir? Wir wünschen dir erstmal eine tolle Blondine. Ja. Ne, mit guter Oberweite. Mhm. Und eigentlich aber wünsche ich dir eine tolle Frau. Ja. Damit du das gar nicht mehr nötig hast, so einen Kram zu machen. Mhm. Ich meine, ich hoffe es auch, ne? Aber ich sag mir mal, ich habe mich vielleicht auch nie bemüht so richtig drum. Ja, noch ist es nicht zu spät, noch bist du noch relativ jung. Ne? Mhm. Also Thorsten, ich drück die Daumen. Ja. Und wenn die Blondine gut war oder wenn da was gelaufen ist, melde dich doch nochmal bei mir, bei uns. Ja, es ist immer so ein Problem, so gut durchzukommen. Ich weiß. Das ist das traurige Kapitel. Es hat heute nur endlich mal geklappt, nach einigen Jahren. Nach einigen Jahren? Ja. Mann. Also ich habe bis jetzt noch nie das Vergnügen gehabt, mit dir zu sprechen. Mhm. Ich hatte schon mal zu einem Thema mal angerufen, da war ich ein Feigling. Mhm. Da war ich auch schon in der Warteschleife, bloß da wurde es nichts mehr. Immerhin hast du es auch geschafft, durchzukommen. Mhm. Also, ich würde mich freuen, nochmal mit dir irgendwann zu reden. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, schöne Grüße nach Rostock. Ja. Mhm. Und sage dann Tschüss. Ja, dann Tschüss. Ja, Tschüss. Tschüss. Manuela, 23 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Manuela. Hallo. Hallo. Ja, Ganz zu dem Thema sitzen gelassen und schwanger. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Sitzen gelassen und schwanger. Ich habe es immer nicht verstanden. Schwanger habe ich verstanden, das erste Wort. Er hat ach, sitzen lassen. Ja. Ich habe Sülze kaufen. Nein. Sülze kaufen und schwanger, das ist auch sehr lustig. Nee. Aber das ist dann weniger lustig bei dir. Ja, genau. Und ja, dass ich schon eine Tochter habe von 3 Jahren. Und ich war mit ihm 4 Monate zusammen. Ja, hat natürlich auch Spaß gehabt. Mhm. Und Heiligabend habe ich eine Mail bekommen, dass er sich entschuldigt hat, dass er sich 2 Tage nicht gemeldet hat. Am Heiligen Abend? Am Heiligen Abend, mhm. Ja. Und ob ich böse wäre, habe ich geschrieben. Nein, ich bin nicht böse, nur ich habe eine schlechte Nachricht, so, ich bin schwanger. Mhm. Ja, und darauf hat er sich bis heute nicht mehr gemeldet. Ach, ja. Und du hast auch keine Möglichkeit, ihn zu erreichen? Hat er keine, hast du keine Adresse, keine doch, Telefonnummer? Doch, aber du möchtest, der wohnt direkt bei mir um die Ecke, 2 Straßen weiter. Ach so, du hast ihn durch Zufall auch nicht gesehen? Seitdem? Doch, gesehen schon, aber er redet nicht mit mir. Und wenn ich dauernd anrufe und die Mutter eine Strippe hat, die hat mir versprochen, mir nochmal mit ihm zu reden. Hat wohl nicht geklappt, er hat sich nicht gemeldet. Mensch, dann lauft ihr euch über den Weg und er spricht nicht mit dir? Ja, ich bin schon öfters bei dem an der Tür vorbeigelaufen Richtung Videothek und er stand da draußen und hat sich nur stur ins Auto gesetzt. Was ist das denn für eine Flasche? Ja. Ja, aber wirklich? Ja. Was ist denn das für eine Flasche? Ja, also ich bin sehr enttäuscht. Man hätte ja wenigstens mal reden können, was da passiert ist. Mhm. Und er hat ja noch niemals angerufen, gefragt, ja, jetzt sei mir nicht böse, aber wegen Abtreibung oder nicht Abtreibung, mhm, oder wie es mir überhaupt geht, mhm, oder sonst. Natürlich, was für eine, natürlich. Ja. Aber man hätte natürlich auch vorher verhüten können, Manuela, ne? Ja, sicher. Wie ist denn das passiert? Wie das passiert ist, ja gut, ich war vorher krank gewesen, habe die Pille genommen und die hat mich angeschlagen. Ach so. Ja, ach so. Und na gut, dann ist es vielleicht auch noch, du warst der festen Auffassung, dass du die Pille nimmst und dass sie wirkt. Genau. Und die hat dich angeschlagen aufgrund der Krankheiten. Das war für dich nicht vorhersehbar. Ja, genau. Mhm. Jetzt bist du im wievielten Monat schwanger? Im vierten. Mhm. Du behältst das Kind? Auf jeden Fall. Willst du denn irgendwie nochmal an ihn herantreten, von wegen Vaterschaftsklage oder so? Ja, sicher. Also ich bin schon auf die dumme Idee zu kommen, wenn das Kind da ist, nach Andreas Türk oder so zu schreiben und zu sagen, ja, Schwangerschaftstest, und dass ihm das dann auch schwarz auf weiß dann vorgelegt wird, dass er wirklich der Vater ist, dass ich nichts mit jemand anders hatte. Mhm. Weil du bist ja ganz hundertprozentig sicher, dass er der Vater ist. Auf jeden Fall. Ist nichts anderes gelaufen mit keinem anderen Mann in der Zeit. Nein. Mhm, ja. Also das ist ja nun wirklich ein Unding, dass er dich da so sitzen lässt und sich überhaupt nicht um dich kümmert. Bald wird man sehen, dass du schwanger bist, und er guckt dich an und sein Kind und läuft an dir vorbei. Genau. Und wie ist die Mutter drauf, wenn die am Telefon ist? Ja, die Mutter, die war erstmal, die hat nichts mehr gesagt am Telefon. Ich habe sogar noch gefragt, ob sie noch am Telefon wäre. Die weiß das jetzt auch, die, ne? Die weiß jetzt Bescheid, ja. Aber ob sie wirklich mit ihm geredet hat, weiß ich auch nicht. Weil wie alt ist er? Du bist 23? Ich bin 23, er ist 25. 25, also erwachsener Mann, erwachsener junger Mann. Ja. Mhm. Also kommen da noch einige Unannehmlichkeiten auf dich zu? Auf jeden Fall, ja, unangenehm nicht. Na ja, gut, wenn du das einklagen musst erstmal mit dem Vater, das ist ja alles kompliziert und nervig. Und nur diese Rennerei, ja, das stimmt schon. Mhm. Und aber ich sag, wer mit jemandem schlafen kann, kann ein Kind auch großziehen, ne? Also das ist meine Einstellung. Und hat die Verantwortung auch dann dafür zu tragen, ne? Ja, sicher. War denn vorher die paar Wochen, als ihr da zusammen wart, war das sehr, sehr innig, war das richtig verliebt? Ja, also für mich schon. Also im Hintergrund habe ich von Freunden gehört, dass er schon jemand anders hatte schon vorher. Dass er mit mir nur auf eine Bettbeziehung war. Ne? Denn mich wundert schon, dass er sich dann 2 Tage nicht gemeldet hat. Da wusste er noch gar nicht, dass du schwanger bist. Ne? Nee, ich war auch beim besten Freund mit und die Freundin war auch schwanger. Und da habe ich dann noch Sachen abgegeben und hat mir dabei geholfen, dass dann zum Beispiel Laufstall da hinkommt und so. Ja, und das konnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Mensch, Manuela, du hast ja schon ein Kind von 3 Jahren. Ja. Und wo ist der Papa von dem Kind? Der Papa wohnt in Leverkusen. Der wohnt hier, aber der kümmert sich. Ich habe mich damals getrennt gehabt. Ja. Aber der kümmert sich um das Kind. Ja. Der kümmert sich. Ja. Aber dennoch, wie wirst du das schaffen als junge Frau, dann mit schon einem 3-jährigen Kind, jetzt kommt noch ein Kind, wie siehst du da deine Zukunft? Ja, meine Zukunft. Ja. Also ich bin, wie schon gesagt, in der Beziehung, ich sag, wenn ich mit jemandem schlafen kann, kann ich großziehen. Obwohl es ein Unfall war, obwohl ich verhütet habe. Mhm. Ja. Also du bist optimistisch und denkst, wird schon werden. Also ich werde die Sache schon stemmen. Ja, genau. Ja. Ich habe vorher 2 Jahre Bäckerei-Fachverkäuferin gelernt. Mhm. Habe jetzt in der Zeit, wo ich Vanessa jetzt, also meine Tochter, bevor die jetzt in den Kindergarten geht, habe ich jetzt im Kiosk gearbeitet. Das ging auch nicht mehr, weil ich genau in dem Zeitpunkt schwanger wurde und ich hatte schon meine erste Blutungen. Aber du bist ein fleißiges Mädchen, höre ich schon daraus. Ja, ich meister es auf jeden Fall. Ich versuche es. Also, ich wünsche gutes Gelingen. Ja. Und ich wünsche auch und sei zäh, dass der Bursche die Konsequenzen mitträgt und dass du von dem auch deine finanziellen Unterstützung bekommst. Ja, ich hoffe es auch. Und alles Gute für dich und für die Schwangerschaft und für die Zukunft. Und ich bedanke mich. Ja. Jo. Manuela, bis dann. Jo, tschüss. Das war's für heute, ihr Lieben. In der Technik Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema: Dafür bitte ich um Verzeihung. Gibt es etwas in eurem Leben, das euch mit einem sehr schlechten Gewissen belastet und wo ihr sagt, eigentlich müsste ich mich da entschuldigen, eigentlich müsste ich mal um Verzeihung bitten. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, morgen sind wir, glaube ich, doch ganz pünktlich im Radio und im Fernsehen, 1 Uhr Radio 1 Live und wieder im Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr uns wie immer unter den bekannten Nummern erreichen. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.